Geboren um zu leben, die Welt ist voller Neben. Lernen um zu wissen, die Schule ist beschissen. Arbeit zum Verdienen, für Brot, Kohl, Mandarinen. Es ist ein Wunderzirren aus, ich will nicht, was hier nicht raus. Es ist ein Wunderzirren aus, hier halte ich es nicht länger aus. Es ist ein Wunderzirren aus, hier halte ich es nicht länger aus. Es ist ein Wunderzirren aus, ich will nicht, was hier nicht raus. Heiraten zum Scheiden, das ist der Spaß von beiden. Altersheim als Endstation, besser spring ich vom Balkon. Leben um zu sterben, damit die Kinder erben. Es ist der Wunderzirren aus, ich will nicht, was hier nicht raus.